etwas sagen. Ein Gott, Allah oder wer auch immer da oben wäre, der unserem Leben irgendeinen Sinn geben kann. Meinst du, dann gibt's hier unten solche wie mich? Scheißegal, entzweigbar wie phänomenal. Das wird phänomenal. Abbrechen, mal locker, entzweigbar wie aus dem Zillertal. Total normal. Scheiß auf alle, scheiß auf alle. Hab wieder mal den Krampf in meiner Kralle. Und so mancher braucht ne Stütze für den Arm. Das hat Stil und das hat Charme, hat Charme, Nazi-Alarm. Jetzt geht mein Gruß nach Arenal, Arenal. Abbrechen, mal locker, entzweig Party aus dem Zellertal. Scheiße, egal, kleine, geile Julia Mia bringt uns nackig den Sangria. Was du am besten kannst. Oh, lass ihn fliegen, den Bikini. Und jetzt tanz für uns den Mussolini. Ein völlig feuchter Gruß nach Arenal, Arenal. Heute gibt's die Abregime locker, jetzt ein Manizellatal. Scheiß drauf, das ist ein Skandal. Mega steile, Tonnen, geile Endzeit-Party! Wir scheißen auf System und auf den Rest und jetzt alle. Dum, dum, dum, wir feiern noch einmal eine schöne Endzeit-Party im Zillertal. Oh, dum, dum, dum, wir feiern wieder mal eine schöne Endzeit-Party hier im Zillertal. Hier im Zillertal. Du willst die alte BRD zurück und bist schon heiß drauf. Ich sag, du bist total verrückt, ich sage scheiß drauf. Du willst die alte BRD zurück und heiß drauf. Ich sag, du bist total verrückt, ich sage scheiß drauf. Komm, wir gehen in den Keller, hol uns die beste Flasche Wein. Wir tanzen lachend auf den Trümmern und wir schenken nochmal Endzeit-Party ein. Jetzt geht's ab wie ne Rakete. Alle Hände in den Himmel, dann wird Dusa bete. Jetzt geht's hier richtig ab wie ne Bo-2-Rakete. Die Kreuze mit der Sea-Watch vor Libyen-Strand, bis sie ein volles Schlauchboot mit Fachkräften fand. Sie sagte, alle rauf, wir alle Goldjungs an Deck. In Europa sollt ihr leben wie die Malen im Speck. Das wird ne Riesen-Story, ich hab vorgesorgt. Rein zufällig ist auch ein Fernsehteam an Bord. Oh, Carola, seit wir dich kennen, ist all uns geschehen. Wir haben dich im Mittelmeer Neger holen sehen. Lampedusa voraus, du bist auf großer Fahrt. Ne frische Brise kitzelt deinen sexy Damenbart. Du bist die Königin, der Schlepper, unsere liebste Zecke. Du zauberhafte kleine süße Zuckerschnecke. Deine Rasterlocken sind adrett und fein. Bei dir, da will ich auch ganz gern mal Neger sein. Ist an uns geschehen. Wir haben dich im Mittelmeer mit deinem Boot Neger holen sehen. Carola, die Ikone, Captain Europe genannt, fordert munter, holt noch 3 Millionen Afros ins Land. Von den Mediengehalt und unsere Karo tingelt durch die Talkshows dieser Welt, auf dass die Kasse klingelt. Die BRD ist hier zu voll, sie selber will auswandern. Die Goldjungs bleiben hier, die Zeche zahlen die anderen. Oh, Carola, seit wir dich kennen, ist all uns geschehen. Wir haben dich im Mittelmeer mit deinem Boot Neger holen sehen. Carola, Carola, Carola, Carola, Carola. Mit Schwerverbrechern auf den Kahn kommt Carola in Europa. Wir vermissen dich und deinen sexy Damenbart. Du heiße Schlepper-Queen, maritime Zecke. Zauberhafte, feuchte Hochseeschrecke. Deine Rasterlocken sind adrett und fein. Bei dir, der will ich auch ganz gern mal. Vom Schnuller bis zur Bahre, totaler Niedergang. Ist lang noch nicht das Ende, nein, es fängt erst gerade an. Für diesen Irrsinn gibt's in deutscher Sprache noch kein Wort. Idiotentum und Wahnsinn schreiten unaufhörlich fort. Hey Mann, Scheiße, das ist krank. BRD heißt Untergang. Das ist wirklich krank als krank. Der Schweinereien. Euch setzen sie den Maulkorb auf und sperren euch noch ein. Hey Mann, Alter, das ist krank. Irrenhaus ein Leben lang. Das ist wirklich krank als krank, der pure Untergang. Sie plündern eure Heimat aus, zerstören euer Land. Verspielen eure Zukunft, fahren alles vor die Wand. Die Grundrechte sind eingeschränkt, die Freiheit nichts mehr wert. Hast du die falsche Meinung, wirst du ganz schnell eingesperrt. Hey Mann, Scheiße, das ist krank. BRD heißt Untergang. Das ist wirklich krank als krank, der pure Untergang. Hey, hey. In den schönen freien Wahlen, die man euch garantiert, entscheidet stets die Mehrheit, doch die wird manipuliert. Sie spucken auf die Wahrheit, lügen euch ins Angesicht. Wer denen noch eine Stimme gibt, ist eh nicht mehr ganz dicht. Hey Mann, Alter, das ist krank, Irrenhaus ein Leben lang. Das ist wirklich krank als krank, der pure Untergang. Sie kürzen euch die Rente, doch die Preise gehen rauf. Mit immer neuen Wahnsinnsteuern beuten sie euch aus. Hey Mann, Scheiße, das ist krank. BRD, totaler Untergang. Sie halten euch zum Narren, verarscht ein Leben lang. Sie ballern euch die Spritzen rein und ihr sagt schönen Dank. Und all die geilen Künstler, die machen sich's bequem. Sie halten brav die Schnauze im Enter vom System. Make my fucking day, you punk. BRD heißt Untergang. Das ist wirklich krank als krank, der pure Untergang. Make my fucking day, you punk. Irrenhaus ein Leben lang. Das ist wirklich krank als krank, der pure Untergang. Make my fucking day. Ist voller Faschos, das ist echt ein Jammer. Überall nur Nazis, Nazis, außer meine Mama. Wow, wow. Das mal an, da laufen sie schon wieder. AfD, Querdenker und Belgier. Diese Leute haben den Schuss doch nicht gehört. Die haben eine Deutschlandfahne, die sind total gestört. Wie kann man nur in Deutschland eine Deutschlandfahne tragen? Unverschämt, da platzt mir doch der Kragen. Das ist nicht zu ertragen. Komm, wir hauen wieder drauf mit dem Nazi-Hammer. Alles Nazis, außer Mama. Steckt diese Typen auch am besten in die Kammer. Alles Nazis, außer Mama. Alles Nazis, alles Nazis, alles Nazis, außer Mama. Außer Mama. Die sind doch sicher alle in der Wehrsportgruppe. Hören gerne Heino oder Schlagermucke. Die haben eine Meinung, das ist nur noch kriminell. Fahren alle Diesel und sind heterosexuell. Die lassen sich nicht impfen, wollen keine Maske tragen. Und bei Edeka und Lidl nehmen sie keinen Einkaufswagen. Das ist nicht zu ertragen. Komm, wir hauen wieder drauf mit dem Nazi-Hammer. Alles Nazis, außer Mama. Steckt diese Typen auch am besten in die Kammer. Alles Nazis, außer Mama. Außer Mama, außer Mama. Alles Nazis, außer Mama. Alles Nazis, außer Mama. Komm, wir hauen wieder drauf mit dem Nazi-Hammer. Alles Nazis, außer Mama. Steckt diese Typen doch am besten in die Kammer. ist es blöd, doch Mama ist für mich da. Mama, Mama, Mama. 111 Geschlechter, keine Tasse mehr im Schrank. Grenzdebile Genderspinner, völlig geisteskrank. Mama, gibst du mir was zu trinken? Mama, bitte. Verantwortlich und nicht wir! Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert? Les 04 im Revier, Eis auf Kohle geboren. Tradition, Sport und Horn, längst ist alles verloren. Hey, ja, hey, BVB, an der Börse notiert. Den Konzern hat man gern, da wird groß abkassiert. Mir ist an mir, scheiße, gar nichts seid ihr. Bayern vor, Töns im Chor, jeder zweite ein Moor. Hoffenheim, nichts als Schein, was soll das denn nur sein? Scheiß auf Hopp, schreit der Mob. Plastikverein. Und die Jungs von der Werkself, könnt ihr das verstehen? Haben noch niemals ein Werk von innen gesehen. Und wer ist schuld dafür? König Fußball, euer Schatz. 20 Neger auf dem Platz. Sie spielen nicht mehr für Ehre oder Tradition. Das ist doch scheißegal. Wenn Jung das heute schon. Solange genügend Kohle da ist, König Fußball, euer Schatz. Nur noch Söldner auf dem Platz. Sie spielen nicht mehr für Ehre, sondern nur für Geld. Die Scheiße kaufen Millionäre auf dem Fußballfeld. In der deutschen Bundesliga. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Hey-ya-ho, kauft ihr noch ein Trikot? Das kostet ja nur locker 130 oder so. Champions League, auf zum Sieg und ein Abo bei Sky. Hol dir doch noch 3 Decoder, sonst bist du nicht dabei. Und dann freu ich im Stadion noch Bratwurst und Bier. Für schlappe 10 Flocken gehören sie dir. Und wer ist schuld dafür? König Fußball, euer Schatz. 20 Neger auf dem Platz. Sie spielen nicht mehr für Ehre oder Tradition. Das ist doch scheißegal. Wen juckt das heute schon? In der deutschen Bundesliga. König Fußball, euer Schatz. Gar nicht, die knien sich nicht rein, die geben nicht alles, wie kann das nur sein? Ganz stolz auf die Farmen, ihr Fans stehen allein. Ja genau, denn sie scheißen auf dich und deinen Verein. Und weil so schön ist, jetzt noch einmal. König Fußball, euer Schatz. 20 Neger auf dem Platz. Sie spielen nicht mehr für Ehre oder Tradition. Das ist doch scheißegal, wen juckt das heute schon? Solange genügend Kohle da ist, König Fußball, euer Schatz. Nur noch Söldner auf dem Platz. Sie spielen nicht mehr für Ehre, sondern nur für Geld. Die scheiß gekauften Millionäre auf dem Fußballfeld. In der deutschen Bundesliga. Aber eins, das ist gewiss, beim Fußball ist alles beschiss. Hip, hip, hurra. Streng, ja, die Kleine sieht echt aus wie ein Girl vom BDM. Bulimie und Depression hatte sie schon mit 8. Von der Klimakatastrophe träumt sie Tag und Nacht. Sie malte ein Plakat und saß vom Parlament. Und Save the fucking Planet ist der neue Trend. Ihre Eltern haben's erkannt, hey komm, wir schicken dich als Teenie-Fake-Rebell auf den Medienstrich. Greta, kleine Greta, Superstar vom Kindergarten freigestellt. Erklärst du uns jetzt unsere Welt? Greta, kleine Greta, school on the other side of the ocean. How dare you? Die Welt geht vor die Hunde, da ist wohl was faul. Gretchen hatte vor der UNO ein richtig großes Maul. Und wenn man immer weiter schön die Schule schwänzt, gibt es als Belohnung noch beim Papst ne Audienz. Alle Blagen freuen sich, Freitag Schule frei. Ja, sie gehen jetzt auf die Straße, Kampf dem CO2. Nur am Wochenende haben sie leider keine Zeit, denn da machen alle Party und sind high und breit. Greta, kleine Greta, Superstar, alles weißt du ganz genau. Ohne Schule super schlau, Greta. Durchgeknallte Teenie-Braut, die den letzten Nerv uns raubt. Asperger, Syndrom, Syndrom, Greta, kleine Greta, Superstar. Alles weißt du wirklich ganz genau. Auch ohne Schule bist du außerdem noch super, super schlau. Greta, kleine Greta, Superstar. Du bist echt ganz schön abgedreht und stetig unter Dauersturm. Du kleine, durchgeknallte Teenie-Braut mit Asperger-Syndrom. Auch in Deutschland gibt es schon sowas wie einen Greta-Klon. Der kleine Filterblase-Hase heißt Luisa. Oh Luisa, du Sonnenschein. Du schaffst es immer, immer wieder. Ob Tag aus oder Tag ein, auch 100.000 Mal erfüllen als Greta zu sein. Fridays for Future. Dieser Scheißverein kann doch unmöglich unsere nationale sein. Sie werden immer bunter, ich hoffe, sie gehen unter. Ich kann's verstehen, die Leute schalten ab. Wer sowas sehen will, der schaut lieber den Afrika-Cup. Die Multikulti-Truppe, die ist uns Schnurz und Schnuppe. Und jetzt die Kurve. Deutschland, Deutschland, Deutschland seid ihr nicht. Deutschland, Deutschland, Deutschland seid ihr nicht. Ich weiß nicht, was ihr seid, doch Deutschland seid ihr nicht. Deutschland wart ihr nie und seid es nie gewesen. Wenn das Deutschlands Elite ist, dann kotz ich übern Tresen. Wenn in unserer schönen Heimat einst die echten Fahnen wehen, dann will hier sowieso kein Schwein mehr solche Typen sehen. Ist das Verarschung, so ein Scheißverein? Ist das echt euer Ernst? Ihr wollt Politiker sein? Ihr Lügner, Heuchler, Spalter, ihr Untergangsverwalter. Der Schäkel rollt, es blüht die Korruption. Heute gibt's ein paar Millionen mehr an Judaslohn. Nur Schiebung und Skandale im Auftrag der Kabale. Und jetzt das stimmt wie Deutschland, Deutschland, Deutschland seid ihr nicht. Deutschland, Deutschland, Deutschland seid ihr nicht. Ich weiß nicht, was ihr seid, doch Deutschland seid ihr nicht. Deutschland wart ihr nie und seid es nie gewesen. Wenn das Deutschlands Elite ist, dann kotz ich übern Tresen. Denn wenn in unserer schönen Heimat einst die echten Fahnen wehen, dann will hier sowieso kein Schwein mehr solche Typen sehen. Wer möchte das bezweifeln? Wer will da noch diskutieren? Es ist seid ihr ganz sicher nicht. Denn wenn in unserer schönen Heimat einst die echten Fahnen wehen, dann will hier sowieso kein Schwein mehr solche Typen sehen. Deutschland! Deutschland! Deutschland! Deutschland, seid ihr nicht! Und die gefakte Pandemie, ein teuflischer Plan, Fahrt zur Hölle. Gleichgeschaltet jedes Land, eure Agenda ist bekannt. Doch niemals mit uns, Fahrt zur Hölle. Denn Billy will, dass man uns impft. Von der letzten Greisen bis zum Pimpf. Hau dir selber mal die Nadel rein und fahrt zur Hölle. Spritzt euch selber euer Gift, aber mit uns macht ihr das sicher nicht. Trotz all der Lügen und Fake Media, los, fahrt zur Hölle. Pseudowissenschaft. Verfluchter Scheiß, Big Pharma, Overkill. Aber niemals mit uns, komm, fahr zur Hölle. Wir sind nur Dreck und nichts als Vieh für die Milliarden Pharmaindustrie. Deshalb leckt uns alle mal am Arsch ab in die Hölle. Wer wahrnimmt ewig weiter seinen Lauf? Setzt alle die verschissenen Sklavenmasken auf. Ihr freut euch doch, dass ihr den Maulkorb tragt. Drum fahrt zur Hölle. Pseudowissenschaft. Pseudowissenschaft. Fick dich, Melinda, fick dich, Bill. Verdammter Scheiß, Big Pharma. Du ausgeblasener alter Psychopath, in der Hölle wirst du zahlen für deinen Menschheitsverrat. Für deine Korruption und deine Gier nach Geld und deinen Impfzwang für die schöne neue Welt. Dein perfider, langersehnter Plan, komm, fahr doch mit zur Hölle. Und Robert Koch dreht sich im Grab für all das, was ihr heute in seinem Namen sagt. Jagt doch den Pferdedoktor aus dem Amt, schick ihn zur Hölle. Ihr großes Ziel ist Terror pur und die verlogene Corona-Diktatur. Ein satanisch-kabbalistischer Plan, fahr damit zur Hölle. Es ist längst Zeit für euch zu gehen mit eurem ganzen Scheißsystem. Ihr alle samt, fahrt zur Hölle. Musik. Dolce & Gabbana, Gucci und Prada. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dazu ein T-Shirt von Che Guevara. Du selten blöde Sau. Alerta, Alerta, jeder Schwanz ist härter. Alerta, Alerta, jeder Schwanz ist härter. Zwei Lumpenpack, alle rein in einen Sack. Drei, vier, feste drauf, immer richtig, fällt nicht auf. Fünf, sechs, Zeckenpack, an die Sparte nicht zu knapp. Sieben, acht, Reih und Glied, und dazu ein schönes Lied. Neun,